Morning, morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. My holy, flawless, restored friends. Meine heiligen, makellosen, wiederhergestellten Freunde. And here is the verse, the next verse. Der nächste Vers. Which for me is so important. Ist für mich so wichtig. I wish that a lot of preachers who preach once saved, always saved would carefully read this. Ich wünschte, dass die, die predigen, einmal errettet, immer errettet, ihn sorgfältig lesen würden. And I've talked about this with some of the really big, big, big Bible teachers in the world. Ich habe mit einigen der wirklich richtig großen Bibellehrer der Welt darüber gesprochen. I've talked about this people who are experts in Greek. Und mit Experten im Griechischen. And they all agree with me, every one of them. Sie alle stimmen mit mir überein. Look what it says. Schau, es heißt, if you continue to advance in faith. Wenn ihr tatsächlich im Glauben Fortschritte macht. So. Also. Once saved, always saved? No. Einmal gerettet, immer gerettet? Nein. Can you lose your salvation? No. Kannst du deine Errettung verlieren? Nein. But can you walk away from your salvation? Yes. Aber kannst du dich von deiner Errettung abwenden? Ja. Why I think this is so important to understand? Warum denke ich, dass es so wichtig ist, das zu verstehen? Because I think if we tell people, once you've repeated the sinner's prayer, you're going to heaven, doesn't matter what you do. Denn wenn wir den Leuten sagen, ach, sobald du ein Übergabegebet gesprochen hast, kommst du in den Himmel, egal was du tust. It's such a dangerous thing to do. Ist das sehr gefährlich. Because people stop believing in the finished work of the cross and then in the end they go to hell. Denn Leute hören auf, an das vollbrachte Werk des Kreuzes zu glauben und landen am Ende in der Hölle. You know, so we have to give people the assurance of their salvation through the new covenant. Wir müssen ihnen also die Gewissheit geben, dass ihre Errettung sich auf den neuen Bund gründet. But we have to teach the people it's all by faith, so you can't get saved by faith, you have to live by faith. Wir müssen ihnen lehren, dass es durch Glauben geschieht. Du kannst nicht nur durch Glauben errettet werden, du musst im Glauben leben. So if indeed you continue to advance in faith. Damit du tatsächlich im Glauben vorwärts kommst. So as long as you walk in faith, solange du also im Glauben lebst, we will have an absolutely guaranteed and sure salvation, even if you feel weak and fall. Hast du eine absolute Garantie deiner Errettung, selbst wenn du dich schwach fühlst und fällst. Look what he says. Schau, was er sagt. Assured of a firm foundation to grow upon you. Überzeugt von einem festen Fundament, auf dem ihr wachsen könnt. It's so amazing. Es ist so wunderbar. So, you know, it's the assurance of a firm foundation is to continue in the faith. Die Überzeugung von einem festen Fundament ist, im Glauben weiterzugehen. Now he says, never be shaken from the hope of the gospel you have believed in. Dann sagt er, seid niemals von der Hoffnung des Evangeliums erschüttert, an das ihr geglaubt habt. Do you know, today a lot of people are shaken, literally shaken from the hope of the gospel. Heutzutage sind viele Menschen von der Hoffnung des Evangeliums wirklich erschüttert. You know, they are offended. Sie stoßen sich daran. They look at what other people do. They didn't love. I don't want to do anything with God. Sie schauen auf das, was andere tun und sagen, die lieben ja gar nicht, dann will ich auch nichts mit Gott zu tun haben. You know, we have to remain connected closely with the truth of the gospel. Wir müssen eng mit der Wahrheit des Evangeliums verbunden bleiben. I can't stop believing in the gospel just because of some of the believers make a mess. Ich kann nicht aufhören, an das Evangelium zu glauben, nur weil einige Gläubige Mist bauen. You know, but the Bible talks about it, how terrible it's going to be in the last days. Die Bibel spricht davon, wie schrecklich es in den letzten Tagen wird. And unfortunately, a lot of people will do this, will walk away from the faith. Und leider werden viele sich vom Glauben abwenden. But we keep our hope in the gospel. Aber wir behalten unsere Hoffnung in das Evangelium. You know, I love the definition of the gospel, a good news, a news too good to be true. Ich liebe die Definition für Evangelium. Eine Botschaft, die zu gut ist, um wahr zu sein. You know, I don't have hope in what Reinhard can do. Ich habe keine Hoffnung in das, was Reinhard tun kann. I don't have hope in my 54 years of walking and experiencing with Jesus. Ich habe keine Hoffnung in meine 54 Jahre Leben mit Jesus. I don't have hope of decades of serving him. Oder die Jahrzehnte, die ich ihm diene. Every day I come back to the beautiful gospel where my hope is in. Jeden Tag komme ich zurück zum schönen Evangelium, in dem meine Hoffnung ist. You know, some people said to me, Why are you so passionately in love with Jesus? It seems more than with the Father and the Holy Spirit. Einige fragten mich, warum bist du so leidenschaftlich verliebt in Jesus? Das scheint mehr als mit dem Vater und dem Heiligen Geist zu sein. You know, and I ask myself this question too. Und ich habe mir diese Frage auch gestellt. I love God, the Father, I love the Holy Spirit. Ich liebe Gott, den Vater und den Heiligen Geist. But through Jesus, the gospel came to me. Aber durch Jesus kam das Evangelium zu mir. Through Jesus, I've received everything I have. Durch Jesus habe ich alles empfangen, was ich habe. Through Jesus alone, my life makes sense. Durch Jesus allein macht mein Leben Sinn. So remember, always remember. Denk daran, immer wieder. Don't be shaken from the hope of the gospel, which is Christ in you, the hope of glory. Sei nicht erschüttert von der Hoffnung des Evangeliums, die Christus in dir ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. And look at this. And this is the glorious news I preach all over the world. Dann sagt er, und das ist die herrliche Botschaft, die ich in der ganzen Welt predige. Guys, how many Christians preach doctrine instead of the gospel? Wie viele Christen predigen eine Lehrmeinung anstatt das Evangelium? How many Christians preach so many other things but never preach the true gospel? Wie viele Christen predigen so viel anderes Zeug, aber nicht das wahre Evangelium? Paul said in Romans 1:16, I'm not ashamed of the gospel. Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht. He didn't say, I'm not ashamed of this doctrine, that doctrine or the other doctrine. Er sagte nicht, ich schäme mich nicht dieser oder jener Doktrin. He didn't say, I'm not ashamed of the church. Er sagte nicht, ich schäme mich der Gemeinde nicht. He said, I'm not ashamed of the gospel. Er sagte, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Because it's the power of God unto salvation. Denn es ist die Gottes Kraft zur Errettung. So friends, also Freunde, if we really grasp the gospel with all of our hearts, wenn wir das Evangelium wirklich von ganzem Herzen ergreifen, and if we really keep all of our hope in the gospel, und wenn wir wirklich all unsere Hoffnung auf das Evangelium setzen, and if we keep spreading the true gospel, und wenn wir das wahre Evangelium verbreiten, we will find out it's that true gospel that is always effective. Dann werden wir merken, dass es dieses wahre Evangelium ist, das immer wirkungsvoll ist. You know, churches have spent so much money in studies how to make the church grow. Gemeinde haben so viel Geld in Studien investiert, wie Gemeindewachstum entsteht. I'm telling you. Und ich sage dir, I don't think that makes sense. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. I think what makes sense is to study and figure out and pray and fast. How can we present the gospel perfectly? Ich glaube, es macht Sinn, zu studieren, zu beten und zu fasten, um herauszufinden, wie wir das Evangelium richtig weitergeben. That's where all the power is in. In ihm liegt alle Kraft. So today. Also heute. Keep thanking Jesus that the gospel came to you through him. Danke Jesus immer wieder, dass das Evangelium durch ihn zu dir kam. The good news that is too good to be true. Die gute Nachricht, die zu gut ist, um wahr zu sein. It's all in Jesus. Es ist alles in Jesus. He's the perfect doctrine. Er ist die perfekte Doktrin. He's the perfect unity. Er ist die perfekte Einheit. He's the perfect everything. Er ist der Perfekte in allem. See you tomorrow. Bis morgen.